morning. Vater im Himmel, danke heute. Bless these words, I pray. Segne diese Worte. To your glory. Zu deinem Ruhm. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, turn to Nehemiah chapter 9. Christmas season. For many, it is a season of anxiety. Es ist eigentlich eine Zeit der Unruhe, der Angst. And we were talking last week about 1 Peter chapter 5, casting your cares upon the Lord. 1. Petrus Kapitel 5, unsere Sorgen auf Gott werfen. For he cares for your soul. Weil er um unsere Seelen, auf unsere Seelen Acht hat. And then I had mentioned how writing your cares down and giving them to the Lord is very important. Dann erwähnte ich, dass man seine Ängste einfach niederschreibt und sie dann wirklich dem Herrn übergibt. And Pastor Brent gave me this article. Pastor Brent erreichte mir einen Artikel. And the writer, I'm not going to quote the writer, but he says this. Da sagte der das. That when you write your cares down. Wenn du deine Sorgen aufschreibst. Your mind registers. Dann registriert das dein Gehirn, that you have now stored those things somewhere else. Dass du diese Dinge wo umgespeichert hast. So it is not only just a spiritual exercise. Es ist nicht eine geistliche Übung. It is also a mental exercise. Sondern es ist sehr wohl auch eine Übung fürs It's Gehirn. Interesting, isn't it? Your mind will register that those thoughts are no longer mine. Dieses Gehirn registriert, dass diese Gedanken jetzt nicht mehr länger meine eigenen sind. Cast your cares upon him because he cares for your soul. Unsere Sorgen auf ihn werfen, weil er sich um unsere Seele kümmert. God cares for your soul. Gott kümmert sich um unsere Be Seele. Be sober. Seid nüchtern. And alert. Seid alert. Because your adversary Diablos. Weil dein Feind, der Diabolos. You know what Diabolos means? Diabolos bedeutet the accuser. Der Ankläger. Be sober, be vigilant, be sober, be alert. Seid nüchtern. Seid your wachsam. Adversary, the accuser. Weil euer Feind, der Verkläger. As we speak, roams around like a roaring lion. Der schweift umher, während wir das jetzt noch bekannt geben. Continually seeking someone to swallow whole. Und sucht, wo er ständig wen, den er verschlingen kann. But resist him. Aber widerstrebt ihm. Resist him. Widerstrebt ihm. In the faith, firm. Im Glauben. And God will restore and establish you. Und Gott wird dich wieder aufrichten. An interesting connection between anxiety and the accuser. Interessante Verbindung zwischen Angst und Ankläger. Have you ever noticed when you're anxious? Habt ihr je bemerkt, wenn ihr ängstlich seid, how you begin to accuse? Wie ihr anfangt anzuklagen? Have you ever been late to get somewhere? Wart ihr schon einmal zu spät unterwegs? I've been late once or twice in my life. Vielleicht zweimal, dass ich mich verspätet habe. You're sitting there in your car. Du sitzt in deinem Auto. And it's like, come on, Grandma, come on. Come on. And you're like, es wird einem dann, you start to accuse the other drivers. Das heißt, dass man zum Beispiel gleich mal mit den anderen Autofahrern anfängt. You're standing there, you're behind someone, the light is green. Es ist grün und jemand steht vor dir. Come on, it's not getting any greener. Es wird nicht mehr grüner. Come on, and you start to accuse the other drivers. Und man klagt die Fahrer. This has got to be a lady driver. It's got to be. Das ist wahrscheinlich eine Frau am Steuer. Oh, yeah, it was. I know it. Ich wusste es, natürlich. And your wife looks at you like, what's wrong with lady drivers? Und deine Frau fragt dich, was ist falsch dabei, wenn eine Frau am Steuer ist? And there's just accusation going everywhere. Und die Anklagen gehen halt los. It's an interesting connection, huh? Da ist eine interessante Verbindung. Anxiety to accusation. Ängstlichkeit, Anklage. Now Christ is the Prince of Peace. Aber Christus ist der Prinz des Friedens. Christmas is all about his peace. Und Weihnachten beschäftigt sich mit And seinem yet Christmas Frieden. Oftentimes is the most anxious time of the year. Leider ist aber Weihnachten gerade die unruhigste Zeit It's interesting that Herod sought out to kill the Christ child. Herodes, der wollte eben das Christuskind töten. Same word as the devil seeks someone to devour. Genau das gleiche Wort wird hier verwendet wie bei dem Teufel, der sucht, wen er verschlingen kann. Let's just leave that for a moment. Let's go to Nehemiah chapter 9. So, jetzt sind wir in Nehemiah 9 mittlerweile. At the end of the chapter, und zwar gegen Ende dieses Kapitels. And last week, the chapter reviews the history of Israel. Das Kapitel, das wiederholt die Geschichte Israels. Something interesting happens in verse 38. Da passiert in Vers 38. Now, because of all this, und wegen all dessen, because how we've talked about the faithfulness of God, weil wir ja über die Treue Gottes gesprochen haben. And all that God did. Und alles, was Gott tat. And all how Israel acted in unbelief. Und wie Israel darauf handelte. And God forgave them. Und Gott ihnen vergab. And God did more great things. Und Gott tat größere Dinge. And Israel kind of faded away and faded out. Und Israel wurde aber immer schlechter. And then in disbelief in all this. Und in Unglauben und so weiter. It says, now because of all this, wegen all dessen, we are making an agreement in writing. Schließen wir nur eine feste Vereinbarung, schreiben Sie auf. Im Deutschen ist es 10:1. Yeah, 10:1. Now because of this we are making an agreement in writing. Und deswegen machen wir eine feste Vereinbarung. And on the sealed document are the names of our leaders, our Levites and our priests. Und auf der gesiegelten Schrift stehen die Namen unserer Obersten, unserer Leviten und unserer Priester. I don't know, I can't express to you how much of a responsibility the people who signed for this building have taken. Ich kann gar nicht ausdrücken oder beschreiben, was für eine Verantwortung diejenigen auf sich nahmen, die für diesen Gebäudevertrag unterschrieben haben. One of the wives wept. Eine der Ehefrauen weinte. Because she knew the responsibility. Weil sie wusste, was für eine Verantwortung das And war. These people, especially people, like I signed symbolically. Ich habe symbolisch unterschrieben. But the other people did not just sign symbolically. Aber die anderen unterschrieben nicht symbolisch. They signed I don't know what the other word is, but legally Brett would know, like there's a, you know, whatever. Es war rechtsverbindlich. And we have committed ourselves to this. Und wir haben uns wirklich da verpflichtet. And there's a parallel here. Hier ist eine Parallele. And if I can bring one more thing in here, just wenn ich noch eine Sache hier erwähnen. As you read through the chapter. Wenn man durch das Kapitel durchgeht. It names all the 84 men who signed. Hier werden 84 Männer unterschrieben, die unterzeichneten. They made an agreement. Die haben auch ein Übereinkommen And gehabt. And one scholar said this. Und hier sagte ein Schriftgelehrter They made das. This agreement in consideration of all the frequent departures from God. Und sie haben diese Vereinbarung gemacht, trotz all dieser häufigen, weil so oft vorkommt, dass Leute den Rücken kehren. He who bears an honest heart, der ein ehrliches Herz behält, will not be frightened by an agreement. Wird eben nicht von, hat keine Angst vor irgendwelchen Bündnissen oder Vereinbarungen. Nor will those who know their deceitfulness. No, it's not in the Bible. I'm just quoting. This is coming from a scholar. Das kommt von einem Schriftgelehrten. Nor those who know their deceitfulness. Noch diejenigen, die ihre Charakterschwächen kennen. Is that right? Nor those who know the deceitfulness of their heart. Die Tücke ihres Herzens kennen. Will think it needless. Werden es als für unnötig betrachten. Yeah. I need your help with our Church agreement. Ich brauche eure Hilfe mit dieser Gemeindevereinbarung. The agreement has no power. Die Vereinbarung ist machtlos. We introduced a membership agreement. Wir haben dann die Mitgliedvereinbarung haben wir eingeführt. And it means nothing if die bedeutet auch nichts. If it does not come from us. Wenn sie wirklich nicht von uns kommt. And I'm so thankful for those who responded back. Und ich bin so dankbar für die sehr wohl reagierten. And expressed I'd like to have this reworded if this and this kind of sounds like that. Und die eben auch sich darum gekümmert haben, dass das umformuliert wird, weil das könnte so klingen und so weiter. I'm not going to spend much time on this, but I think I have it right here. Ich werde jetzt nicht viel Zeit damit verbringen. Ich habe hier aber ein Beispiel. There was just four points we brought out. Wir haben vier Dinge hervorgearbeitet. Agreeing to protect the unity of our church. Die Vereinbarung, die Einheit der Gemeinde zu beschützen. To share the responsibility of our church. So die Verantwortung in der Gemeinde aufzuteilen. To serve the ministry of our church. Den Dienst zu unterstützen. To support the testimony of our church. Das Zeugnis unserer Gemeinde hochzuhalten. And I need your help to go over this. Ich brauche eure Hilfe, um das zu wiederholen. We have some copies at the book table. Wir haben auch auf dem Büchertisch haben wir Kopien davon. And if you can look at it, und wenn ihr euch das anschaut, and honestly pray, und ehrlich betet, and whatever seems uncomfortable to you, und was euch immer irgendwie beunruhigt write it down. Oder nicht angenehm für euch klingt, dann schreibt es. Change this a little bit? Können wir das nicht vielleicht ein bisschen this seems to say this. Abändern, weil es klingt, als ob es das heißen würde. And et cetera. Und so weiter. Because if we don't have some kind of agreement, wenn wir nicht so eine Vereinbarung haben, as the 300 that went into the building, als die 300, die das Gebäude übernahmen, what will happen when the next 400 join us? Was passiert, wenn die nächsten 400 sich uns anschließen? Will they determine who we are? Werden die dann sonst bestimmen, wer wir sein? Will wir they sind? Come in and begin to move the things around that we've believed in for so long? Werden die dann auf einmal Dinge verändern, an die wir eigentlich so lange geglaubt haben? Satan wanted to destroy the Christ child. Satan wollte das Christuskind zerstören. And Satan wants to destroy every church. Und Satan will auch jede Gemeinde zerstören. Now, if you read through the chapter, I'm not going to read it. Wenn du das Kapitel jetzt durchliest, ich werde es aber nicht tun. There was a lot of things that they promised. Haben sie eigentlich viel, viel versprochen. They wouldn't give their daughters to other nations. Sie würden ihre Töchter nicht an andere Nationen they heiraten. Would support the priests. Sie würden die Priester helfen. They would give their first fruits. Geben die Erstlingsfrucht. And at the end of the chapter, und dann am Ende des the Kapitels, very last words, das sind die letzten Worte. It says, "Thus we will not neglect the house of our God." Und wir werden das Haus des Herrn nicht vernachlässigen. You could read through the chapter. It's a blessing to read it. I'm not going to read und it today. Lest euch dieses Kapitel durch. Das ist wirklich sehr segensreich. But they made a written agreement. Aber sie haben eine schriftliche Vereinbarung formuliert, to protect themselves. Dass sie sich selber beschützen and mögen. This is what I would like from you if you could help us. Und das ist, was ich auch von euch möchte, wenn ihr uns dabei helfen würdet. We drafted this from Rick Warren's membership agreement. Wir haben das entworfen mit und haben als Grundlage den Rick Warren seine Mitgliedschaftsübereinkunft gehabt. The one who wrote the purpose-driven life. Der auch das Leben mit Vision schrieb. Pastor Powell told me that just about every church in America, Pastor Paul sagte mir, dass jede Gemeinde in Amerika, that is effective and standing, die wirklich steht und die Einfluss hat, has an agreement among the church. Die haben auch so eine Vereinbarung unter sich. And you know, you can pick one up and just write good, good, good. Und du kannst es schreiben, gut, gut, gut. Can we work on this? Können wir das verändern? And you know, just print your name. Don't sign it. Just print your name, you know. Ja, und schreib deinen Namen dazu, nicht als Unterschrift, sondern schreib einfach dazu. And just give us your thoughts. So dass wir eure Anregungen haben. Okay, now I'm going to tie this into Joshua. Jetzt werde ich mit dem Joshua weitermachen. If you turn to Joshua with me. Und zwar beim im Joshua. Then we're going to go back to 1 Peter. Dann gehen wir zum 1. Petrus. Now, about 8 years ago, vor 8 Jahren, we came into this building. Sind wir dieses Gebäude eingezogen. And the downstairs was free. Es war das Erdgeschoss schon frei. And we thought to ourselves, should we take the downstairs? Und dachten, nun sollen wir uns das Parterre jetzt noch nehmen? Then this dance group came in and took the downstairs. Dann kam diese Tanzgruppe und nahm das Parterre. And then suddenly we grew. Und dann sind wir größer geworden. And we thought we should have taken the downstairs. Und dachten, wir hätten das Parterre doch nehmen sollen. But we didn't anticipate the growth. Aber wir haben nicht das Gemeindewachstum erwartet. So quickly. So schnell. Then suddenly the music, it was a dance school downstairs. Es war halt also eine Musik- und Tanzschule. They didn't pay the rent. Die haben dann die Miete nicht bezahlt. They couldn't. Sie waren nicht in der Lage. They were like 6 months behind. Die waren schon 6 Monate lang säumig. And suddenly the downstairs was available. Und dann hat man schließlich war das Parterre wieder frei. But something very strange happened. Etwas Seltsames passierte. Out of nowhere, aus nichts heraus, the government gave them a grant. Hat ihnen die Regierung dann einen Kredit gewährt oder Unterstützung, ja. And we thought, wow, it was just in our hand. Und wir dachten uns, ja, wir haben es gerade in der Hand gehabt. Just when we needed it. Gerade wenn wir es brauchten. And it's not there now. Aber jetzt ist es nicht mehr, haben wir es nicht mehr. But the first thing I thought. Doch das erste, was ich dachte, was that this is the Lord. Das ist der Herr. It's not our time. Es ist für uns noch nicht so weit. So let's just relax. Entspannen wir. And in the last 8 years or so, we just relaxed. Doch in den letzten acht Jahren entspannten wir halt. And I was so happy, you know, in this last year. Und in diesem letzten Jahr, da war ich so froh. The whole process of this building, diese ganze, der Prozess, wie das weitergegangen we ist. We were very much like Israel facing Jericho. Da waren wir wie Israel, das für Jericho stand. There was not a lot of, nobody was murmuring, nobody was complaining. Niemand beklagte sich. Niemand just said, anything new with the building? Murrte. Niemand sagte irgendwas Neues mit dem Gebäude. Not yet. Nein. Okay. Gut. Anything new with the building? Oder gibt es Neues mit dem Gebäude? No. Okay. Gut. Anything new with the building? Irgendwas Neues? No. Nein. Okay. And we just went round and round. Und wir sind herum und herum und herum gegangen. And a few weeks ago, und vor ein paar Wochen, it came to the point where the Lord just said, shout! Da kam der Moment, wo der Herr sagte, so jetzt schreit. Pray now! Jetzt betet. And we prayed. Und wir beteten. And that week the bank said, you got it. Und diese Woche sagte die Bank, jetzt ist es soweit. And it was that moment. Und es war dieser Moment. And we had such a restful time. Und wir hatten eigentlich so eine friedliche Zeit. It was wonderful. Es war schön. But now there's a city on the other right after Jericho. Aber nach Jericho gibt's jetzt noch eine Stadt. And we find this in Joshua chapter 7. Wir finden das in Josua Kapitel 7. This is the second challenge that we face now. Das ist jetzt die zweite Herausforderung, vor der wir stehen. I believe that we've passed through Jericho. Wir sind durch Jericho hindurch. We've not yet come to Ai. Aber wir sind noch nicht bei Ai. Now if you start to read, and I'm not going to read because I don't have the time. Wenn du dir das durchliest, wozu wir jetzt aber nicht die Zeit haben. Let's just read the first verse of chapter 7. Fangen wir mit Kapitel 7 an. But the sons of Israel acted unfaithfully in regard to the things under the ban. Doch die Söhne Israel übten Untreue an dem Gebannten. Now the ban was an agreement between God and the people. Das Gebannte, das war einfach auch so eine Vereinbarung zwischen Gott und den Leuten. It says, for Achan, the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, from the tribe of Judah, took some of the things under the ban. Und Achan, der Sohn des Carmi, des Sohnes Zabdis, des Sohnes Zerachs, vom Stamm Judah, nahm etwas von dem Gebannten. They attacked, they took Jericho. Sie nahmen Jericho. And as the story goes, und dann wie die Geschichte weitergeht, Achan came in and saw this wonderful garment. Achan sah dieses wunderbare Gewand. Some silver und Silber. And some gold. Und Gold auch noch. And he took it. Und nahm es an sich. Although there was an agreement between the people and God not to take anything. Obwohl eigentlich eine Vereinbarung zwischen Gott und den Leuten bestand, eben nichts zu nehmen. And he took it. Doch nahm er es. There's an agreement in Nehemiah, there's an agreement here. Also das heißt, in Nehemiah gab's da etwas, ein Übereinkommen und da auch. One person breaks the agreement. Und wenn eine Person die Vereinbarung bricht. And God says the whole nation has sinned. Und dann sagte Gott, die ganze Nation hat gesündigt. Now what happened is that they went the spies brought back a report to Joshua. Das heißt, die Kundschafter brachen die haben diesen Report zurückgebracht. And they said to Joshua, Ai is ahead, but it's such a small place. Und sie sagten zu Josua, ja, Ai liegt vor uns, aber das ist ein kleiner Platz. Don't send all the troops, we just send a few thousand is enough. Ihr braucht nicht das ganze Heer dagegen anschicken, sondern nur ein paar tausend reicht. So they went and they attacked Ai. Also haben sie Ai angegriffen. And suddenly they were fleeing from their enemies. Doch sie mussten dann den Rückzug antreten und fliehen. 36 of their soldiers were killed. Und 36 Soldaten sind gefallen dabei. Joshua finds out. Und Josua erfährt davon. Falls on his face with the elders before God. Fällt auf sein Angesicht mit den Ältesten. And then says this. Und sagt das. In verse 7. In Vers 7. Oh, alas, O Lord God, why did you bring this people? Ach Herr, wozu hast du denn dieses Volk over the Jordan. Über den Jordan geführt. That's going to happen to us. Das wird uns vielleicht auch passieren. Oh God, why did you bring us out of Krehubergasse? Warum hast du uns aus der Krehubergasse rausgeführt? Oh God, why did we buy this building? Und warum mussten wir dieses Gebäude kaufen? Why? What's happening? Was ist passiert? And God says to Joshua. Und Gott sagt Joshua. In verse 10. In Vers 10. Rise up. Da sprach der Herr, steh auf. Why are you on your face? Warum liegst du denn auf deinem Angesicht? Israel has sinned. Israel hat sich versündigt. And he said to Joshua, I will not be with you und sagte, Josua, ich werde nicht mit dir until sein. You remove this thing from your midst. Bis ihr das aus eurer Mitte entfernt. Do you think that we will ever have to come to the place as a church werden wir je als Gemeinde zu diesem Platz that we will have to remove something from our midst? dass wir aus unserer Mitte etwas wegnehmen müssen? Do you think that we can grow from where we are to where God wants us to be? Glaubt ihr, dass wir dorthin wachsen können, zu diesem Stadium, wo uns Gott haben will? Affect this whole neighborhood and possibly the country? Und die Nachbarschaft beeinflussen und womöglich auch das ganze Land. And not have the devil come in? Ohne dass der Teufel reinkommt. And try to split, divide and destroy us? Und versuchen, uns zu zerstören und zu aufzuspalten und aufzureiben. This one person, diese eine Person, stopped the entire nation. Hat eine ganze Nation gestoppt. Interesting. Interessant. And look what happens here, verse 16. Joshua rose up early in the morning. Joshua machte sich früh am Morgen auf. And he started to do this kind of a lottery thing. Und hat dann so lotterieartig dann ist er vorgegangen. Here's the tribes. Hier sind die Stämme. And he says, Judah. Und dann sagt er Judah. Come over here. The problem is in Judah. Das Problem liegt im Judah. And then he brings the next line of leaders from Judah. Dann geht er eine Stufe tiefer. And he says, the problem is in the family of Zerah. Das Problem ist in der Familie Zerahs. Then he brings all the leaders under Zerah. Dann bringt er alle die Führer von der Sippe Zerah. And then he says the problem is in the family of Zabdi. Und dann sagen sie, das Problem liegt in der Familie Zabdi. And then he brings all the leaders under Zabdi. Dann bringen sie die Führer Zabdis. And Achan comes by. Und der Achan kommt. And look what he says to him. Und schau, was er ihm sagt. Verse 19. Vers 19. Then Joshua said to Achan. Dann sagte Josua zu Achan. My son, I implore you, give glory to the Lord. Mein Sohn, gib doch dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre. The God of Israel, and give praise to him and tell me now what you have done. Und gib ihm das Lob und teile mit mir mit, was du getan hast. Do not hide it from me. Verschweige es nicht vor mir. He's been hiding it the whole time. Er hat es aber schon die ganze Zeit verschwiegen. Why didn't he step forward and said, you know what, stop the whole process? Warum ist er nicht gleich aufgestanden und sagte, wisst ihr, was alles aufgehalten hat? It's me. Ich war's. I'm so sorry. Es tut mir leid. He was hiding and hiding and hiding and hiding and hiding. Nein, aber er verbarg es immer fester und immer standhafter. And then he finally says, und dann schließlich sagt er, truly I have sinned against the Lord. Ja, wahrlich habe ich gegen den Herrn gesündigt. The God of Israel. Den Gott Israels. And this is what I did. Und das ist, was ich getan habe. And then habe. He explains what he did. Dann erklärt er, was er tat. And then Joshua says to him in verse 25. Und dann sagt ihm Joshua in Vers 25. Why have you troubled us? Warum hast du uns ins Unglück gebracht? The Lord will trouble you this day. Und jetzt wird der Herr dich ins Unglück bringen. And they took his family. Sie nahmen seine Familie. His children, his daughters, everything he had. Seine Kinder, seine Töchter, alles. Does not mention his wife. Seine Frau wird nicht erwähnt. And scholars believe this. Schriftgelehrte nehmen an, that the sin of a husband was not transferred to the family. Die Sünde des Ehemannes oder des Familienvaters wurde nicht auf die Familie unless übertragen. The family was a partaker of the sin. Außer die Familie nahm an der Sünde Anteil. And the wife is not mentioned. Die Frau wird nicht erwähnt. Quite possibly because the wife was spared. Wahrscheinlich wurde die Frau ausgenommen. And we can just picture this. Stellt euch vor. This guy's like charge and they're coming into Jericho. Und die sind in Jericho hineingekommen und and he goes into a house. Geht in ein Haus. And suddenly there's all these like silver gold. Und dann sind dort alle diese Reichtümer. And he closes the door. Schließt die Türen. And he thinks. Und denkt sich. Nobody knows. Keiner weiß. Puts the garment on underneath, puts the steckt die Gewänder ein. Ha, ha, walking backwards. Ha. Und geht zurück und goes home. Und geht nach Hause. Comes home and there's his children. Und da sind seine Kinder. Shh, kids. I got a secret. Ich habe ein Geheimnis. But you can't tell mom. Aber ihr könnt's der Mama nicht sagen. Promise? Sure, daddy, sure. Yeah. Look at the nice things daddy got. Schau diese schönen Dinge, die der Vater hat. Tell mom. Ihr könnt es aber der Mutter nicht sagen. Versprecht's mir das. And they somehow they pulled the tent back and they put it underneath the tent. Und die haben es einfach unter das Zelt vergraben. As though God did not see it. Als ob es Gott nicht sehen würde. But God saw it. Aber Gott sah das natürlich. Now here's the thing that we face as we come into the future. Hier, das ist was wir gegenüberstehen in der Zukunft. What was the problem with Achan? Was war Achans Problem? He desired something. Er wollte etwas haben, that was God's. Das Gott gehörte. He desired something that was not his. Er hat etwas, wollte etwas haben, was ihm nicht gehörte. As we grow, Und wenn wir jetzt wachsen, as new people come in and people are saved, und wenn neue Leute kommen und wenn Leute gerettet as werden, we go downstairs and all of a sudden like wow, all this room, und wenn wir dann unten im Parterre dann auf einmal so geräumig haben, there werden, is such a temptation, ist die Versuchung groß, to grab something that's not ours, etwas für sich in Anspruch zu nehmen, was einem nicht such zusteht, a temptation, so eine Verlockung. But it will bring a curse upon everything. Aber es wird einen Fluch bringen. And they'll come false teachers. Das werden auch falsche Lehrer kommen. They'll come false everything into our midst. Alles was falsch sein kann, wird falsch sein. People who will speak against grace. Leute, die die Gnade verurteilen. People who will speak against the deity of Christ. Die Göttlichkeit Christi verleugnen werden. I've seen every kind of thing in the last 21 years. Ich habe in den letzten 21 Jahren so ziemlich alles erlebt. I have fought battles on every single front you can imagine. An jeder Front habe ich Schlachten geführt. Fighting battles here and there and there and there. Überall. Protecting the church. Die Gemeinde beschützend. But it's getting too big. Aber es wird einfach zu groß. And at some point we have to protect the church. Und dann irgendwann einmal müssen auch wir die Gemeinde beschützen. This is why I would just ask you as a favor. Deswegen ersuche ich euch um diese Gunst. Just to look it over. Bitte schaut euch das durch. Because we have to stand together. Wir müssen zusammenstehen. As the 300 people who came into the new building. Als 300 Leute, die in dieses neue Gebäude kamen. I've been here 21 years. Ich bin hier schon 21 Jahre. And I have always felt. Und habe immer gespürt. That my job. Dass meine Aufgabe. Went from year to year. Ist immer jahreweise. Gegangen. And I've always thought ich dachte dann immer, that I'm doing this ich mache das, to prepare the way for another. Vorzubereiten den Weg für wen there anderen. Were many times I wanted to leave. Oft wollte ich weg. Many schon. Times that I thought this is beyond me. Oft habe ich gedacht, das geht über meine Kapazität. I will just hang on. Ich werde einfach durchhalten. Until God sends someone to take my place. Bis Gott jemanden schickt, der I've meine Stelle einnimmt. For the last 21 years. In den letzten 21 Jahren. But no one has ever come. Aber niemand kam. And I would not give this to someone who's incapable. Und ich würde es aber nicht wem überlassen, der nicht fähig ist. Especially someone who wanted it. Oder jemanden, der das haben will aus Ambition. Like Achan wanted this. So wie Achan das wollte. I'm very protective of the church. Nein, ich beschütze diese Gemeinde sehr. I told someone recently and they didn't believe me. Erst kürzlich sagte ich jemandem, der mir das aber nicht glaubte. I said I would be as happy ich wäre genauso glücklich as to be the church maintenance man als jemand, der einfach nur hier das Gebäude in Ordnung hält in der Gemeinde. As I would doing what I'm doing now. Als das zu tun, was ich jetzt tue. If I was the maintenance man in this church, wenn ich hier nur der wäre, der hier das Gebäude einfach I would be in that workshop. This church would look incredible. Würde diese Gemeinde unglaublich toll ausschauen. And someday I may be. Und vielleicht wird es eines Tages when I'm 85 years old or 82, wenn ich vielleicht 82 and bin. I'm downstairs and you know we're somewhere else. I got a big workshop and I'm und training kids and stuff. Große Werkstatt. There's dust everywhere and Staub überall. I'm sucking air out of a bottle. Und du nimmst schon, ich nehme schon die Luft und Sauerstoff aus der Flasche. There's so much dust in my lungs, you know. So viel Staub in der Lunge. I can do anything. Ich kann irgendwas. Honestly, alles und ehrlich. I could be the song leader here. Ich kann auch Gesangsführer sein. I could be the evangelist who takes the people to the street. Ich kann auch sehr guter Evangelist sein, der die Leute auf die Straße bringt. I could be the church missionary. Ich kann auch der Missionar der Gemeinde and, sein. And plant another church somewhere. Und irgendwo eine andere Gemeinde come gründen. Back. I could be someone who goes and does seminars all through Russia and South ich könnte America. Jemand sein, der Seminare macht, überall Russland bis Südamerika. Or I could be the senior pastor. Oder natürlich kann ich auch der oberste Pastor sein. It makes no difference to me. Mir macht es keinen Unterschied. This is not something I'm holding on to. Das ist nicht etwas, an dem ich mich festklammere. But it's something I'm doing in the will of God. Sondern was ich im Willen Gottes tue. Not because I enjoy the people. Ich freue mich an den Leuten. I don't enjoy the conflicts. Ich mag natürlich keine Konflikte. It's beyond me sometimes. Konflikte übersteigen mich. And I say that because I love the church so much. Und ich sage das deshalb, weil ich diese Gemeinde so sehr liebe. And I pray for the church. Und ich bete für die Gemeinde. And we need to be so one. Wir müssen so eins sein. Just so one. So eins. And this is why I ask this, you know. Deswegen darum bete ich darum. You know, anxiety is a killer. Angst ist wirklich etwas, was aufreibt, was umbringt. I can imagine Achan. Ich könnte mir den Achan vorstellen. Seeing this thing. Now, why would he take that? Warum würde er das nehmen? I'll bet, I'm just guessing. Ich versuche zu raten. If he wasn't anxious about his future, he would not have been covetous. Wenn er sich nicht Sorgen gemacht hätte um seine Zukunft, dann wäre er nicht so geizig gewesen. If he had been resting in God's plan, wenn er sich an Gottes Plan sich vertraut hätte, he would not have been tempted. Dann wäre er nicht in Versuchung geraten. But it was probably his anxiety about the future, sondern seine Angst vor der Zukunft, that caused him to covet something, das ihn verursacht hat, dass er eben das danach giert. Do you see that? Anxiety is a killer. Das heißt, Ängstlichkeit ist tödlich. I would ask you with all my heart. Ich würde euch mit all meinem Herzen bitten, this Christmas, diese Weihnacht, get alone with God, dass ihr mit Gott alleine seid einmal. Take a piece of paper und ein Stück Papier nehmen and write, say, dear Lord, und schreibt, lieber these Herr, are my anxieties. Das sind meine Ängste. This is what I'm anxious about. Darum habe ich Angst. And write them out. Und schreib es auf. Very accurately. Sehr akkurat. Write them out. Schreib's auf. Put them on a piece of paper. Schreib's auf ein Stück Papier. And if you like, und wenn du das machst, go in the bathroom. Geh vielleicht auch nur aufs Klo. Burn it. Verbrenn's dort. And flush it. Spül's runter. And give it to God. Und gib es Gott. Because if we are an anxious people, denn wenn wir ängstliche Leute sind, we are not going to stand when we face AI. Werden wir nicht bestehen, wenn wir vor AI stehen. If there's something troubling us, wenn uns etwas bekümmert, the devil will consume us. Dann wird uns der Teufel verschlingen. This is what the devil is focusing on. Weil darauf konzentriert sich der Teufel. And in verse 9 of 1 Peter 5, und im Vers 9 von 1. Petrus 5, it says to stand firm against the devil. Das steht, man soll standhaft bleiben gegen den Teufel. Can you remember the last time you stood firm against the devil? Könnt ihr euch erinnern, das letzte Mal, wo ihr standhaft gegen den Teufel stand? And said no. Und sagte nein. I gave this to God. Ich gab das Gott. I gave that to God last week. Ich habe das letzte Woche zu Gott gegeben. I gave that to God a month ago. Vor einem Monat. No, I do not receive this. Nein, das nehme ich nicht an. You are not going. I'm not afraid of that. Ich habe keine Angst. I'm not anxious. You are not going to make me anxious. Nein, du wirst mich nicht beunruhigen. Because anxiety will lead to accusation. Weil die Angst führt im nächsten Schritt zur Anklage. And suddenly I am consumed by the adversary. Und dann bin ich verschlungen vom Feind. Believe me, it's true. Glaubt mir, es ist wahr. We've passed Jericho. Wir sind bei Jericho vorbei. And now we're moving forward. Und jetzt gehen wir weiter. Christmas is coming. Weihnachten kommt. Jesus is the Prince of Peace. Jesus ist der Prinz des Friedens. We will sing all about it through Christmas. Wir werden ihn zu Weihnachten das wieder alles singen. But let's not sing about it. Und singen. Aber lassen wir uns nicht nur darüber singen. In anxiety. In ängstlicher Weise. Amen. Take some time this week. Nehmt euch Zeit diese Woche. Spend time with the Lord. Verbringt Zeit mit Gott. Get a cup of tea. Vielleicht eine Schale Tee. Sit at a table. Setzt euch hin. And say, Lord, und sag, Herr, I'm here to cast my cares upon you. Hier bin ich und ich werde meine Ängste auf dich werfen. Because you care for me. Weil du dich um mich sorgst. And watch what happens. Pass auf, was passiert. Amen. Amen. Amen. Let's pray. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you. Danke. This morning. Danke heute Morgen. For Christmas. Für Weihnachten. A time of peace. Zeit des Friedens. I thank you for where you're bringing us as a church. Danken dir, wo du uns als Gemeinde hinführst. To reach people. Leute zu erreichen. Teenagers. Teenager. People in nursing homes, prisons. Leute in Pflegeheimen, in Gefängnissen. To join our hands in fellowship with the other churches. Gemeinschaft haben und mit anderen die Hände schließen. To be a testimony to the city. Ein Zeugnis für die Stadt zu sein. To leave a mark in history. Und einfach einen Meilenstein der Geschichte zurückzulassen. Who were those people? Wer waren diese Leute? They were incredible. Die waren unglaublich. Who were they? Wer waren die? Just like you and me. So wie du und ich. But believing what God said. Aber glaubten, was Gott sagte. Walking in agreement together. Die einfach in einer Vereinbarung zusammenblieben. Serving the purpose of God. Und haben Gottes Plan ausgeführt. In their generation. In deren Generation. With joy. Freudig auch noch. Father, we thank you tonight, this morning. Vater, wir danken dir heute Morgen. Maybe there's somebody here. Vielleicht ist jemand hier. If you died today, wenn du heute sterben würdest, where would you go? Wohin würden sie Do gehen? You know? Wissen sie das? Jesus is the Lamb of God. Jesus ist das Lamm Gottes. Who takes away the sins of the world. Der die Sünden der Welt hinwegnimmt. And heaven is a gift of is a gift from God. Und der Himmel ist eine Gabe Gottes. Eternal life. Ewiges Leben. Pray with me this morning. Beten Sie mit mir heute Morgen. To God for forgiveness. Zu Gott um Vergebung. He loves you. Er liebt Sie. And he cares for you. Und er kümmert sich um Sie. Say God in heaven. Sagen Sie Gott im Himmel. Creator of this universe. Schöpfer dieses Universums. Forgive me. Vergib mir. I want to know you. Ich möchte dich kennen. As a God who takes care of me. Als Gott, der sich um mich kümmert. And I want to bring my guilt to you. Und ich möchte meine Schuld zu dir bringen. And all the wrong that I've done in my life. Alles Falsche, was ich im Leben getan habe. I want to cast it over to you. Ich möchte es auf dich werfen. By faith. Im Glauben. Say these words, God, forgive me. Sagen Sie diese Worte, Gott vergib mir. Be my Father. Sei mein Vater. And for the church. Und für die Gemeinde. Lord, we pray together. Herr, wir beten zusammen. We are the ones who came into this building. Wir sind diejenigen, die in dieses Gebäude hineinkamen. We are the foundation of the future. Und wir haben eine Grundlage für die Zukunft. As someone once said. So wie einst jemand sagte. We will either stand together. Wir werden entweder zusammenstehen or we will hang separately. Oder wir werden herumhängen separat. And Lord, we thank you for unity. Und wir danken dir für die Einheit. And that we don't have to be afraid of agreement. Und wir müssen uns nicht fürchten vor Verpflichtung. If our hearts are honest, wenn unsere Herzen ehrlich sind. We thank you, Lord. Wir danken dir, Herr. Bless the rest of this time, we ask. Segne den Rest dieser Zeit, das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Amen. Thank you for listening.